HR2 Kultur. Archivschätze. Heute erinnern wir an eine ganz besondere Frau. Besser gesagt, wir hören ihr zu. Helga Einsele. Helga Einsele war eine Juristin, die den hessischen Strafvollzug veränderte. Schon in den 1950er Jahren sprach sie sich eindeutig gegen die Todesstrafe aus. Von 1947 bis 1975 war Helga Einsele die Leiterin der Hessischen Frauenvollzugsanstalt in Frankfurt-Bräungesheim. Hier reformierte sie den Strafvollzug. Als Modellprojekt neu in Deutschland führte sie ein Mutter- und Kindhaus ein, in dem straffällige Frauen mit ihren Kindern zusammenleben konnten. Wo immer ihr es möglich erschien, bezog sie die Gefangenen in die Entscheidungen des Haftalltags mit ein und praktizierte Formen der Mitbestimmung. In den 1970er Jahren, als einzelne Gefangene der RAF in Bräungesheim inhaftiert waren, geriet sie heftig in Kritik. Helga Einsele, 1910 in Halle geboren, starb vor 20 Jahren am 13. Februar 2005 im Alter von 95 Jahren in Frankfurt. Über ihre eigene Geschichte spricht sie 1992 im Frauenfunk des Hessischen Rundfunks mit der Journalistin Ulrike Holler. Ich war noch eine ganz junge und unerfahrene Journalistin, als Sie mir, Frau Professor Einsele, das Angebot machten, für ein paar Tage ins Frankfurter Frauengefängnis zu kommen. Um den Alltag, um die Probleme, aber vor allem auch, um die Frauen besser verstehen zu lernen. Die Tür der Direktorin Helga Einsele stand mir jederzeit offen. Ich durfte damals mit meinen Nachfragen, mit meinen Irritationen, meinem Erschrecken und auch meinem Nichtwissen zu Ihnen kommen. Und es hat mein Denken, meine Einstellungen, meine Haltungen sehr geprägt. Das wissen Sie wahrscheinlich gar nicht. Aber so ist es fast allen gegangen, die das Glück hatten, diese Helga Einsele zu erleben, über einen längeren Zeitraum zu erleben. Woher nahmen Sie, Frau Professor Einsele, eigentlich die Kraft, in den verhafteten Frauen nicht nur die Verbrecherinnen, sondern vor allem die Menschen zu sehen? Das habe ich ja da ganz intensiv miterleben können, wie human, wie persönlich, wie privat Sie mit diesen Frauen auch umgingen. Ich weiß es natürlich nicht. Niemand weiß, woher seine Kräfte bezieht. Ich glaube, dass da eine große Rolle meine sehr glückliche Jugend, mein Elternhaus gespielt hat, das mich sehr früh hineingebracht hat in alle die Auseinandersetzungen, die sich ja damals nach dem Ende des Ersten Weltkrieges in Deutschland angebahnt haben und an denen wir sehr starken Anteil genommen haben und sehr viel verständnisvollen Anteil gefunden haben bei diesen Eltern. Und da hat sich das wohl schon entwickelt, dass man dann hinterher eigentlich keine Grenzen kannte zwischen dem eigenen Leben und dem Leben anderer, deren Wurzeln man dann ja versuchte aufzufinden. Und als ich dann nach dem Kriege, nach dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland zurückkam, da hatte sich das alles natürlich enorm verstärkt durch die Erfahrungen, die wir mit dem Nationalsozialismus, mit dieser absolut menschenverachtenden Grundhaltung dem Leben gegenüber gemacht hatten. Wie war damals die übliche Behandlung von Frauen in solchen Gefängnissen? Sie wollten doch auch wahrscheinlich ganz bewusst eine Alternative zum üblichen Alltag setzen. Ich hatte natürlich, als ich hierher kam, von der Praxis des Strafvollzugs keine Ahnung, musste also erst mal gucken, wie man da umging. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass man in den deutschen Gefängnissen nur sehr gering gefoltert und gequält hat. Also es war ein Unterschied wohl doch zwischen den Konzentrationslagern und dem, was sich in den Strafanstalten abspielte. Aber zugrunde lagen eben doch Vorstellungen von den verbrecherischen Menschen, die hier aufgehoben werden mussten, von ihrem totalen Versagen, dass sie eine andere Welt darstellten. In der Behandlung beherrschte natürlich das Vergeltungsdenken, das Strafdenken, Sühnedenken. Das traf ich an. Das fand ich merkwürdigerweise fast am stärksten ausgeprägt bei unserem damaligen Geistlichen, mit dem ich sehr heftige Kämpfe gehabt habe. Ich bin an einem der ersten Monate, so, habe ich mit dem Generalstaatsanwalt, der damals in Frankfurt war, im Übrigen einem der Vorgänger von einem Mann wie Fritz Bauer, in ein heftiges Gespräch geraten. Der war der Meinung, jeder, der eine Freiheitsstrafe verbüßt, muss voll aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Man kann ihn ja dann später wieder aufnehmen. Also das war die Grundhaltung, die sich natürlich im Umgang mit den Frauen ausdrückte, die nicht geschlagen wurden, jedenfalls grundsätzlich nicht. aber denen man doch sehr von oben herab begegnete, die man für schlecht hielt sehr häufig, denen man auch ohne Sensibilität vor allen Dingen begegnete. Mein erster Eindruck, wie ich dort war, war eben der, wie man diese Frauen ansprach. Die wurden alle mit Du angeredet, sie wurden mit Nachnamen angeredet, es wurde ihnen das Epitheton Frau nicht zugestanden, was übrigens den Männern viel länger noch nicht zugestanden wurde, denn darum haben wir uns mal so als erstes gekümmert. Also es war die Grundhaltung, hatte doch etwas Menschenverachtendes, wobei hinzugefügt werden muss, es gab einige, auch unter den Beamtinnen, die übernommen worden waren, die schon in der Nazizeit gelitten hatten unter diesem allem. Und das waren die Bundesgenossen, auf die man sich stützen konnte, die gelitten hatten unter den Hinrichtungen, die ja auch die Frauen betroffen haben und unter dieser Art von Behandlung. Und was haben Sie damals Neues eingeführt im Strafvollzug? Ja, eigentlich war das Hauptanliegen zunächst mal das, diese Grundhaltung zu verändern. Und das ist eigentlich schon ein Programm für Jahre. Dazu diskutieren, immer wieder darauf hinzuweisen. Man muss ja auch sehr vorsichtig sein. Man soll ja keine Trotzreaktionen hervorrufen. Also es musste alles sehr vorsichtig, sehr exemplarisch, sehr am Einzelfall aufgehängt, eingerichtet werden. Also diese Grundhaltung, und ich hatte eine von vornherein sehr gute Begleiterin hier, mit der ich das alles sehr zusammen machen konnte. Und wir haben uns dann verbündet und haben also versucht, mehr Verständnis für diese Frauen hervorzurufen. Also persönliche Beziehungen zwischen uns, den Beamtinnen, und vor allen Dingen zwischen uns und diesen Frauen herzustellen, hinter ihre Lebensgeschichten zu schauen und das eben immer wieder zu interpretieren. Wir haben dann später mehr Möglichkeiten gehabt, das auch zu strukturieren. Unsere Grundhaltung war die: Es ist notwendig, dass man mit den Menschen, auf die man irgendwelchen Einfluss gewinnen will, eine persönliche Beziehung herstellt. Ohne das wird nichts akzeptiert von dem, was man anbietet. Im Gegenteil, es wird abgelehnt. Das haben wir dann in der größeren Anstalt, die wir dann später bekommen hatten, möglich gemacht durch die Struktur. Wir haben von vornherein für jede Gefangene, die ins Haus kam, eine Zuständigkeit entwickelt. Es gab eine Sozialarbeiterin, die alle Probleme, die eine einzelne Frau hatte, auf sich zu nehmen hatte und die mit der von vornherein gesprochen hat, die auch beobachtet hat, wie ihre Entwicklung weiterging, sodass jede Frau wusste, wenn ich Probleme habe, kann ich mich an eine bestimmte Person, die ist für mich da, wenden. Manchmal klappte das nicht, aber sehr selten eigentlich, konnten da keine Beziehungen entstehen. Dann konnten die Gefangenen darum bitten, mit einer anderen Sozialarbeiterin zusammengebracht. Und das ist ganz selten passiert. Und meistens habe ich dann nochmal mit denen geredet, habe gesagt, sehr häufig entwickeln sich aus solchen Widerständen, die man erst hat, ganz besonders gute Beziehungen. Und das hat manchmal geklappt, manchmal nicht. Und wir haben dann in einem sehr eng zusammenarbeitenden Team täglich über die Probleme, die in Einzelbeziehungen, auf einzelnen Stationen, in einzelnen Lebensläufen sich abgespielt haben, gesprochen. Und das war das Wichtigste, glaube ich. Sie waren keine abgehobene Direktorin. Ich erinnere mich an eine Geschichte damals, als ich im Gefängnis war. Da war eine Frau, die aus dem Freigang nicht pünktlich zurückgekommen war. Und Sie hatten die Information, dass sie irgendwo in einer Kneipe in Frankfurt ist. Und da sind Sie losgedüst und haben diese Frau davon überzeugt, dass sie wieder zurückkommen muss und zurückkommen soll, dass es besser für sie ist. Ich denke, dass es etwas ganz Ungewöhnliches, dass eine Direktorin, die Leiterin einer Anstalt, so etwas macht, wirklich rausgeht und die Leute wieder einfängt, damit es eben zu keinem negativen Ergebnis kommt und keinem neuen Verfahren kommt. Das ist sicherlich ungewöhnlich. Und ich erinnere mich nicht so sehr an diese Geschichte, sondern an eine ähnliche, wo das auch passierte, wo ich Nachricht bekam, dass eine Frau sich mit einer Gruppe von anderen verabredet hatte, einen Überfall zu machen in der Nacht. Das rief mir eine Freundin von der telefonisch zu, die war nicht mehr im Knast, sondern die war schon entlassen. Und ich bin da wieder hin und habe mich in die Kneipe, da waren alle betrunken, es war eine ziemlich üble Situation. Es hieß die Sonne von Mexiko, das war eins der bekanntesten Lokale hier, und habe versucht, ich habe es aber nicht geschafft in dem Fall. Und eine andere, die Gefangene, die mir helfen wollte, ist dann in eine Prügelei mit der geraten, weil die mir retten wollte. Die zwei stürzten zu Boden und die Polizei kam und verhaftete uns alle drei. Und da war ich also absolut mit eine von den Unruhestifterinnen und musste mich also bei der Polizei rechtfertigen. Es ist sicherlich nicht üblich gewesen. Aber wie gesagt, diese Frau, die ich da holen wollte, hat doch den Überfall nicht gemacht nachts. Das hat sie nicht getan. Und sie hat eigentlich dann auch keine Straftaten mehr begangen. Ja. Und zu diesen persönlichen Beziehungen gehört ja auch, dass Sie sich dann ganz stark dafür einsetzten, ein Heim für Mutter und Kind, das erste in der Bundesrepublik überhaupt einzurichten. Das war ein langer Weg. denke ich. Der war sicher ein sehr langer und war ein auch sehr schwieriger Weg, weil eigentlich Widerstand gegen diese Einrichtung bestand, aus theoretischer Männersicht, würde ich heute sagen. Damals habe ich eben das nur als individuelle Widerstand gesehen. Es war so, dass für einen Mann es undenkbar war, dass Kinder im Gefängnis aufwachsen. Das waren also diese sehr theoretischen Vorstellungen, wie ich damals dachte. Und wir standen uns auf den Standpunkt, es ist wichtiger für ein Kind eine Mutter zu haben, als Gitter vor den Fenstern zu haben. Wir haben also sehr lange es nicht durchsetzen können, haben es dann ein bisschen auf brechtische oder schwägsche Methoden durchgesetzt. Und dann ist es gewachsen und ist eben immer besser geworden. Und das Positive an dieser Entwicklung war das, was ich auch bei der Gesamtentwicklung als positiv ansehen würde. Es wurde eigentlich alles aus der Praxis heraus entwickelt. Wir haben damals ja fast noch keine theoretische Literatur gehabt. Heute gibt es die. Sondern wir mussten es selbst erfahren und haben also immer aus einer Erfahrung heraus den nächsten Schritt getan. Und auf die Weise sind wir eigentlich immer zu Ergebnissen gekommen, die wir dann auch verantworten konnten, die nicht Experiment waren, sondern die gewachsen waren. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich erinnere mich, Frau Professor Einzelne, dass Sie großen Ärger hatten, als die RAF-Frauen bei Ihnen im Gefängnis waren. Was war denn damals eigentlich die Geschichte? Warum gab es so viel Ärger um Sie? Es gab eigentlich mit den Gefangenen selber keinen Ärger. Wir haben die ja behandeln können, damals noch, wie alle anderen auch. Die wurden völlig eingegliedert und konnten mit mir sprechen. Eine von ihnen wurde sogar zur Sprecherin gewählt von den Mitgefangenen, worauf einige der Beamtinnen sehr nervös wurden. Aber das hat sich völlig normal entwickelt und war also überhaupt nicht zu beanstanden. Aber es kam von draußen. Der Verdacht entstand daraus, dass wir so eine verhältnismäßig gute Beziehung zu denen allen hatten. Und auch eigentlich glaubten, dass man sie in das Resozialisierungsprojekt einbeziehen könnte, indem man politisch mit ihnen über ihre törichten Vorstellungen diskutierte. Es kam dann so, dass man daraus den Verdacht ableitete, aha, die hat also da Affinitäten zu denen. Und da ging es um die Gudrun Enzlin, ein Mitgehilfe aus der RAF, hatte damals in irgendeinem Gerichtsverfahren ausgesagt, Gudrun Enzlin hätte den Versuch gemacht, durch eine Anstaltsleiterin, der Name wurde nicht genannt, aber man nahm an, dass ich das sei, Unterkünfte zu gewinnen, in der Zeit, wie sie ja immer Wohnungen suchten. Jedenfalls schloss man daraus, dass ich da möglicherweise meine Finger drin hätte. Und es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeführt. Ich hatte große Schwierigkeiten dann im Haus. Es wurde mir ein Kommissar an die Seite gestellt. Man nahm an, dass ich also ziemlich bald abgelöst werden würde. Und wer sich auskennt in Gefängnisarbeit und weiß, dass die Direktorin offensichtlich entmachtet wird, weiß, was da mit Autorität los ist. Und es ging dann darum in dem Verfahren, dass man mir nachweisen musste, dass Gudrun Enzlin mit mir gesprochen hätte. Nun weisen Sie das mal nach, ohne die technischen Möglichkeiten, die man heute hat. Und ich konnte andererseits nicht nachweisen, dass ich dieses Gespräch nie bekommen hätte. Ich habe dann noch ein langes Gespräch mit der Staatsanwaltschaft gehabt. Damals habe ich mir den Paul Haag als Rechtsanwalt an die Seite gestellt, der mir sehr gewogen war. Und der hat also aufgepasst, dass ich nichts Ungeschicktes sagte. Das muss man ja dann in solchen Situationen auch. Und das Ermittlungsverfahren wurde eingestellt. Aber dann lief noch monatelang ein Disziplinarverfahren. Man musste feststellen, und es war in diesem Ermittlungsverfahren die Rede davon gewesen, auch leider aufgrund von einigen Falschaussagen von Beamtinnen, dass ich die Gudrun Enzlin vorgezogen hätte. Das konnte ich auch nachweisen, dass ich das nicht hätte. Ich habe mir immer alles aufgeschrieben, Gott sei Dank. Und konnte also sagen, dass ich mit ihr viel seltener gesprochen habe als mit den meisten anderen Gefangenen. Aber man hatte das eben doch gemeint, weil man meinte, man muss diese RAF ganz anders behandeln als die anderen. Und dann lief also dieses Ermittlungsverfahren aus auch einer gewissen Schwäche der Aufsichtsbehörde heraus. Und das wurde dann sehr spät eingestellt und eigentlich auch mit Hilfe von Frau Heinemann, die ja damals Stürmherrin unseres Kinderheims war und also die Anstalt kannte, mich kannte und die sich dann schließlich äußerte dahingehend, ich komme in dieses Haus nicht mehr, wenn dieser Kommissar dann immer noch drin ist. Und das hat dann die Sache beendet. Aber das war nicht sehr schön. Ja, das kann ich mir vorstellen. Waren Sie eigentlich immer eine politische Frau? Hat sich eigentlich sehr früh in meiner Jugend schon angebahnt. Ich bin groß geworden in einem kleinen Dorf, in dem es drei Gruppen von Menschen gab. Einmal gab es die Leute aus dem Villenvorort, das gehörte zu Halle, ist heute auch eingemeindet. Und dann gab es die Bauernkinder und dann gab es die Leunaarbeiter, die ja radikale Kommunisten waren. Und wenn wir aus dem Villenvorort, was wir jeden Abend tun mussten, in den Ort kamen und unsere Milch dort holen wollten, dann bekamen wir Schläge oder wurden angespuckt oder wurden ausgelacht, je nachdem, wie unser Kräfteverhältnisse zu messen waren. Also es waren drei Klassen dort oder zwei Klassen dort. Und da habe ich also das eigentlich schon erlebt, nämlich das soziale Gefälle zwischen denen, die besser dran sind und denen, die schlechter dran sind. Dann habe ich in dieser Zeit den Ersten Weltkrieg erlebt als Kind, den Vater an der Front, die Angst der Mutter um diesen Vater. Jeden Morgen um sechs wanderten wir, meine Schwester und ich, zur Post und fragten, ob Post vom Vater da war. Der war in Flandern, der war an der Somme, der war vor Verdun, also an wirklich exponierten Stellen, war sehr ungeschickt, kriegsungeschickt, ein typischer Intellektueller eigentlich, sodass man wirklich dauernd Angst um ihn haben musste. Als Intellektueller auch wenig beliebt in der Truppe, weil er manchmal Sachen sagte, die der etwas einfachere Truppenführer nicht sagen konnte. Dann habe ich die Revolution sehr hautnah erlebt, im Bahnhof, als wir mal über den Bahnhof kamen, dort beim Umzug wurde geschossen, da wurden Parolen gerufen, die da mit dem, an die, ich weiß nicht mehr, wie diese Lieder da alle hießen. Und wir sind dann in eine andere Stadt gekommen, eine etwas kleinere Stadt, in der mein Vater dann die Leitung eines dortigen humanistischen Gymnasiums übernahm. Er wurde ziemlich rasch vom Arbeiter- und Soldatenrat abgesetzt, weil er sich weigerte, die rote Fahne zu flaggen. Er flaggte Schwarz-Rot-Gold, was ja damals auch noch ziemlich umschritten war, aber das war ja nun die Fahne geworden. Und in dieser Stadt gab es im Grunde dann eine große Gruppe von Soldaten, da habe ich mich mit dem Militarismus ein bisschen auseinandersetzen müssen. Dann kamen wir nach Norddeutschland, eine etwas größere Stadt, wo man sehr konservativ war, wo also relativ früh auch der Nationalsozialismus sein Haupt erhob. In dem Moment jedenfalls, als sich die Rechte noch nicht getraut hatte, da fingen die Nationalsozialisten dann an, von der Rechten her die Stadt zu erobern. Mein Vater wurde sofort 1933 entlassen, aus dem Dienst entlassen, weil er noch kurz bevor die Sache losging, deutlich, und zwar in der Zeitung, klargemacht hat, was er von den Nazis hielt. Meine Schwester flog aus der Universität raus. Also wir haben einiges Politisches einfach in unserer Lebensentwicklung mitbekommen und wir haben zum Beispiel in der Schulzeit schon begann der Nationalsozialismus sein Haupt zu erheben. Also ich hatte Mitschüler, ich war also einziges Mädchen in einer jungen Klasse und die waren zum Teil leidenschaftliche Anhänger bereits 1929. Der Nationalsozialisten, starke Antisemiten. Ich hatte an sich eine persönlich sehr gute Beziehung zu denen, aber wir haben heftige Diskussionen gehabt, in denen wir uns auseinandersetzen, in denen die Jungs mir verboten, mich über Militär zu äußern, weil ich ja ein Mädchen sei und nicht meine Waffe in die Hand nehmen müsste. Also da gab es überall Ansätze dafür, dass man eigentlich gar nicht anders konnte als politisch denken. Aber warum haben Sie Jura studiert? Ja, ich hatte an sich mein Interesse, eben auch das politisch motivierte Interesse, lag eigentlich mehr im Historischen. Ich hätte gerne Geschichte studiert, weil mich einfach das fachlich mehr interessiert hätte. Ich habe aber dann überlegt, was ich denn damit anfangen könnte. Und dann habe ich gedacht, ich wollte mich gerne an den Reformbewegungen der Weimarer Zeit beteiligen. Da gab es die Jugendgerichtsbewegung, da gab es das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz, der Aufbau einer besseren Fürsorgeerziehung, wie man meinte, und auch die Gefängnisreform spielte schon eine ziemliche Rolle. Alles das wollte ich eigentlich dadurch und glaubte ich, wenn ich Jura studieren würde, mit bearbeiten zu können. War das selbstverständlich, dass Mädchen auf die Universität gingen und Jura studierten zur damaligen Zeit? Wir waren relativ wenige Mädchen. Wir waren eigentlich so in den meisten Universitäten. Ich war in Königsberg, Breslau und Heidelberg, so immer sechs Frauen unter den viel mehr Männern. Und wir haben ja dann in der Nazizeit auch ganz besondere Probleme gehabt, weil die nationalsozialistische Führung und direkt Adolf Hitler der Meinung war, dass Frauen den Staat nicht vertreten könnten und Juristen müssten den Staat vertreten können. Infolgedessen sollten wir von der Universität verschwinden. Und wir haben damals eine sehr schöne und sehr, sehr, sehr, sehr kämpferische Solidarität untereinander in Heidelberg entwickelt, haben also mit großen Eingaben und an die Reichsfrauenführerin und an die Vertreter, an den Justizminister und andere gewandt. Wir hatten dann rege Aussprache mit einem der Staatssekretäre von dem damaligen Minister Frank und haben es geschafft, an der Universität bleiben zu können. Das hat natürlich auch wiederum eine sehr schöne Frauensolidarität zur Folge gehabt. Und naja, ich habe in Heidelberg bei Radbruch studiert. Das war der erste Mann, der überhaupt über Strafvollzug an der Universität gelesen hat, in der juristischen Fakultät. Hatte dann auch eine persönliche Beziehung zu ihm und seiner Familie. Und er hatte den Eindruck, dass ich mich für Strafvollzug interessierte. Mich haben immer so die Randgebiete zwischen Recht, Psychologie und Pädagogik interessiert, aus meiner Herkunft, aus einem Pädagogenhaushalt. Und er schrieb mir dann, als ich nach Deutschland zurück musste, dass er wisse, dass hier in Frankfurt eine Frau gesucht würde für den Strafvollzug und ob ich mich nicht bewerben wollte. Das habe ich getan und dann wurde ich eben akzeptiert dafür, diesen Posten. Und dann wollte ich eigentlich nur für 2 Jahre kommen, bis meine Familie in Deutschland wieder Fußboden unter die Füße bekommen hätte. Wir mussten aus Österreich herausgehen, wo wir zuletzt gelebt hatten. Und wollte eigentlich nur 2 Jahre das machen und dann sehen, was man weitermacht und dachte, dass dann mein Mann inzwischen kommen würde und die Familienpflichten auch wieder übernehmen könnte. Und inzwischen hatte er war international bekannt geworden durch seine wissenschaftlichen Arbeiten, die Möglichkeit in Österreich mit Marshallplangeldern ein eigenes Institut gebaut zu bekommen. Ich fraß mich hier in meiner Arbeit fest, er fraß sich in seiner fest und so blieb das dann. Jetzt haben Sie aber einen großen Sprung gemacht. Sie sollten noch mal etwas genauer erzählen, warum Sie dann nach Österreich gingen. Wir waren eben beim Studium, Sie haben es durchgehalten, haben Ihr Examen gemacht. Zwischendurch waren Sie, glaube ich, auch mal in Amerika, ne? Ja, ich bin nach dem vierten Semester habe ich unterbrochen, bin nach Amerika gegangen, wie meine Freunde damals sagten, amoris causa eigentlich, das war der Hauptgrund gewesen. Mein Mann, den ich ganz kurz bevor seinem Weggang erst kennengelernt hatte, hatte ein Forschungsstipendium an der Columbia-Universität. Und wir hatten an sich uns vorgenommen, naja, wir warten aufeinander, wie man das so macht in der Jugend. Und dann schrieb er mir, und er hatte völlig recht, dass es eine so große Erfahrung ist, wenn man alleine in einem fremden Land, ein fremdes Land nochmal wieder gemeinsam erleben kann, dass man sich das eigentlich gönnen sollte. Und daraufhin habe ich dann nach einigen Kämpfen mit meinen Eltern es geschafft, dorthin gehen zu können, habe dort dann mit Radbruchs Anleitung Material für meine Dissertation gesammelt und kam dann zurück, ganz kurz vor dem Ausbruch des Nationalsozialismus. Ja, dann wurde der eben das Hauptschicksal für uns. Wir waren beide, mein Mann auch, dezidierte Antinazis. Und außerdem herrschte damals die große Arbeitslosigkeit, das darf man auch nicht vergessen. Alle unsere Freunde waren arbeitslos, lebten noch in ihren Elternhäusern, obwohl sie erwachsene Männer und Frauen waren und hatten wenig Chancen. Und mein Mann hätte eine Chance gehabt in Dahlem, Berlin-Dahlem, bei dem Vererbungsforscher dort, aber das war ein Jude und er musste also ziemlich bald gehen, sodass also diese Möglichkeit auch wegfiel. Er hätte, weil er besonders gute Zeugnisse hatte, ausnahmsweise auch nochmal an die Schule kommen können. Das wollte er auch tun, eigentlich um der Familie willen, so aus alten Vorstellungen heraus. Und das haben wir dann gemeinsam geschafft. Da habe ich also ziemlich heftig kämpfen müssen, dass er diesen Gedanken aufgab, weil er ein leidenschaftlicher Forscher eigentlich war. Und das war eigentlich so sein Leben. Wir haben dann einige recht armselige Jahre verbracht, haben so von Übersetzungen gelebt und davon, dass er Studenten aufs Examen gepaukt hat und so. Und dann wurde er in dem Ort, in dem wir damals lebten, also es war Heidelberg, denunziert von einem Freund von uns, von dem wir glaubten, er wäre ein Freund. Er hat also gesagt, dieser Mann hat ganz schreckliche politische Ansichten, der ist ja ein Kommunist, das war auch damals schon sehr üblich. Wir waren nie Kommunisten, haben allerdings, das muss ich schon ehrlich sagen, kommunistisch gewählt, kurz bevor der Krach dann kam, weil das die einzige Chance uns schien, überhaupt noch den Nationalsozialismus loszuwerden. Aber er hatte also politisch sich so geäußert, dass der ihn denunzierte und mein Mann dann plötzlich aus Heidelberg verschwinden musste. Dann ging er an einen kleinen Ort, in ein wissenschaftliches Arbeitslager, in dem er ziemlich rasch dann an die Spitze geriet und bekam eine Assistentenstelle im neuen Kaiser-Wilhelm-Institut am Bodensee. Wunderschöne Jahre in der Bodenseelandschaft, aber ziemlich bald hatte er auch da sich schon wieder den Mund verbrannt und dann mussten wir eigentlich auch da wieder weg. Jedenfalls kam er eines Tages nach Hause und sagte, du, wir müssen hier fort. Das war die Zeit, wo ich meine Dissertation schrieb und meine Promotion zu Ende brachte. Und dann gingen wir in einen winzig kleinen Gebirgsort in Österreich. Er war inzwischen schon bekannter geworden. Es war also leichter für ihn, als zu Anfang einen Arbeitsplatz zu finden. Und da gab es ein kleines Institut, zunächst der Wiener Universität, das damals gerade in eine Großorganisation deutscher Institute für angewandte Fischereiwissenschaft angegliedert wurde. Und da haben wir dann zusammengearbeitet. Ich habe die Verwaltung des Instituts gemacht, er hat die wissenschaftliche Leitung gemacht. Und da haben wir dann gelebt bis zum Ende des Krieges. Und dann mussten wir aus Österreich weg, dann wurden wir ja ziemlich rasch rausgeschmissen aus unseren Posten Und mehrfach abends bekamen wir die Nachricht, morgen früh müsst ihr nach Deutschland zurück. Die Deutschen wurden ja ausgewiesen. Die Österreicher haben sich damals nicht sehr kavaliermäßig verhalten den Deutschen gegenüber. Begreiflicherweise nicht. Also das ist eine schwierige Geschichte. Jedenfalls war es dann eben ein Wink des Himmels, als Radbruch mir schrieb. Der wusste das, mit dem war ich in Verbindung geblieben die ganze Zeit. Als der mir schrieb, sie können sich in Frankfurt bewerben. Und ich bin dann mit meiner damals kleinen Tochter von 5 Jahren nach 6 Jahren nach Frankfurt gegangen, habe mich da vorgestellt, im Flüchtlingstransport, über Flüchtlingslager. Es war also die damalige richtige Zeit, das alles zu erleben, was sich da hier in Deutschland abspielte. Und so mussten wir dann aus Österreich weg. Und wie gesagt, als ich dann hier Fuß gefasst hatte, also akzeptiert worden war, da kam die Nachricht, dass da kamen einige Wissenschaftler aus Amerika und da kam die Nachricht, dass mein Mann dieses Institut bekommen sollte. Und da war natürlich die Entscheidung eigentlich gefallen. Ich hätte dorthin zurückgehen können, wenn die Familie mir wichtiger gewesen wäre als alles andere. Aber mein Mann hatte selbst gesagt, du wirst unglücklich sein hier, nachdem du gesehen hast, was deine eigene Arbeit dir bedeuten kann. Und das würde für unsere Beziehung keineswegs gut sein. Also bleib du in Frankfurt und ich bleibe hier und wir treffen uns in Ferien. Wie haben Sie denn damals die Nachkriegszeit erlebt? Diesen Aufbau, diesen Neuanfang? Ich denke, da sind ja auch viele Themen wiedergekommen, die Sie schon in der Weimarer Zeit erlebt haben. Haben Sie sich sehr aktiv dann in dieses politische Leben nach dem Krieg auch eingebunden? Soweit mir die Arbeit in der Strafanstalt, die ja sehr zeitaufwendig war, Zeit ließ, habe ich das versucht. Wir hatten zum Beispiel in den 50er Jahren hier in Frankfurt eine starke Kampagne für die Wiedereinführung der Todesstrafe, die zu großen Diskussionen, großen Massendiskussionen geführt hat, sowohl im Rundfunk wie auch in großen Räumen hier in Frankfurt. Und da habe ich also ziemlich intensiv mich engagiert, weil also die Todesstrafe so das Letzte war, was ich mir vorstellen hätte können für unsere Arbeit auch und überhaupt. Es gab auch die frauenrechtlerische Seite. Meine Mutter rechnete sich zur ersten Frauenbewegung. Es gab hier die Frauenverbände, bei denen ich ziemlich oft über Themen der Frauenrechte mich geäußert habe. Einmal von der sozialen Seite her, die ich ja erlebte, aber auch von der alten frauenrechtlerischen Vorstellung her. Damals habe ich Ansichten geäußert, die damals noch ziemlich mit Schrecken aufgenommen worden sind. Zum Beispiel? Ich war der Meinung, dass Männer und Frauen eben halbtags arbeiten sollten und dass damit für Arbeit frei würde, auch von den Männern für ihre Familien. Das ist eben diese Arbeitsteilung, die ja wirklich sich als den Krebsschaden der Frauenbewegung entwickelt hat oder geblieben ist, dass man davon absehen müsste. Und ich war auch der Meinung, dass das Aufziehen von Kindern, das war all das Schrecklichste, was ich sagte, eine gesellschaftliche Aufgabe eigentlich sei, bei der die Gesellschaft ganz entscheidend mitarbeiten müsste. Und die würde von den Frauen eben immer kostenlos geliefert. Aber damals waren die Frauen eigentlich so weit noch nicht. Sie fanden das doch familienfeindlich und zu rechthaberisch und zu feministisch schon. Ja, das waren diese beiden Dinge. Ich habe dann öfter auch bei den Jungsozialisten gerade über dieses Thema geredet, habe damals viel Spaß dabei gehabt. Spaß, eigentlich so einen etwas bitteren Spaß, weil ich feststellte, dass diese an sich ja politisch relativ fortschrittlichen Gruppen in Bezug auf Familienrechte und Familiensituation der Frauen absolut konservativ waren, dass die also mir Sachen erzählt haben, wo ich eigentlich nur noch lachen konnte. Beispiel auch dann wieder. Zum Beispiel über Berufstätigkeit von Frauen. Nein, um Gottes Willen, meine Frau darf nicht berufstätig sein, da trifft sie ja andere Männer, da könnte es ja sein, dass sie den anderen Männern ihnen besser gefällt. Oder, nein, meine Frau darf nicht berufstätig sein, wenn ich mir dann vorstelle, dass ich morgens dann aufwache und meine Frau mir sagt, ich habe den Kaffee schon mal warm gestellt für dich und ich dann kein Frühstück mit ihr zusammen haben kann oder dass ich mir abends, wenn ich ins Theater mit ihr gehen will, mein Hemd selber bügeln müsste, weil sie selber zu beschäftigt ist. Also auf dieser Ebene spielten sich diese Diskussionen ab und ich habe einfach zum Schluss nur noch gelacht. Ich glaube, das war die einzige Methode, den Leuten ihre absurden Vorstellungen überhaupt mal ins Bewusstsein zu rücken. Es hat ja sehr lange gedauert, auch gerade in der linken Bewegung, bis man die Frauenrechte dort begriffen hat. Haben Sie sich denn auch schon als Studentin, als junge Frau in der Weimarer Zeit aktiv in der Frauenbewegung beteiligt? Eigentlich weniger, nein, eigentlich mehr sozial, aber in Heidelberg habe ich teilgenommen an der Arbeit der Rechtsschutzbewegung der Frauen. Die hatte die Kamila Jelinek gegründet, eine hervorragende und eindrucksvolle Person, die ich da kennengelernt habe. Da habe ich mitgearbeitet. Und ich habe dann in der Studentengruppe natürlich, auch in unserer eigenen, wo ja auch diese konservativen Vorstellungen, also der sozialistischen Studentengruppe, wo auch diese konservativen Vorstellungen absolut üblich waren, wo Frauen zum Beispiel kaum wagten, in der Diskussion teilzunehmen, weil sie einfach ausgelacht wurden. Etwas, was heute offenbar immer noch passiert, haben die Studentinnen erzählt. Und wir haben dann, als der Nationalsozialismus drohte, da habe ich mit anderen zusammen aus unserer Gruppe ein oder zwei Frauenveranstaltungen organisiert an der Universität, um darüber zu sprechen, dass die Frauen jetzt durchhalten müssen und nicht abschwimmen sollten von der Universität. Die nationalsozialistischen Studentinnen sind zum großen Teil dann abgeschwommen und sind immer wieder in Küche und Familie zurückgekehrt. In dieser Weise haben wir das gemacht und dann eben kam die Frauengruppe bei uns, der Kampf um unsere Arbeit in der Universität. Und der Paragraph 218 hat ja immer mein ganzes Leben lang eine große Rolle gespielt. Das war schon zur Zeit, als meine Mutter mich noch in Händen hatte und ihre frauenrechtlerischen Ideen äußerte. Das fing sofort nach 1945 auch wieder an. In der Nazizeit konnten wir nur im kleinen Kreis darüber sprechen. Und da war es auch so, dass auch die Juristinnen doch alle noch ziemlich gebrochen waren in Bezug auf die Selbstbestimmung der Frauen auf diesem Sachgebiet. Und wir haben aber nach 1945 dann gleich Veranstaltungen untereinander mit anderen Frauen gemacht und auch da gemerkt, dass eigentlich nur meine Schwester und ich diesen radikalen Standpunkt vertreten haben, dass das Frauensache sei zu entscheiden. Naja, und dann ging dieser Kampf ja weiter. 1970 begann er von neuem. Er hat mich ja auch in der Anstalt immer begleitet. Warum in der Anstalt begleitet? Wir hatten ja immer auch Frauen, die lange Strafen hatten, weil auf ihrem Küchentisch, wenn sie abgetrieben haben, Frauen verblutet sind. Also wir hatten Abtreiberinnen, die ja lange Strafen bekamen. Wir hatten auch Frauen da, die selbst abgetrieben hatten. Das ist zu Anfang noch bestraft worden. Später wurde das nicht mehr bestraft. Da haben wir auch keine Abtreiberinnen mehr gehabt. Da haben die Ärzte das wohl dann doch voll übernommen. Gehabt, sodass also solche Geschichten kaum noch passiert sind. Hatten Sie denn Lust, nach dem Krieg in diese neue Frauenbewegung einzusteigen, da wieder mitzumachen, sofern Sie Zeit dazu hatten? Ja, hatte ich wohl. Meine Schwester ist sehr intensiv eingestiegen. Die war in Heidelberg an der Juristischen Universität und die hat mir von ihren Bemühungen berichtet. Die hatten eine der ersten, ich glaube überhaupt, den ersten Frauenverein wieder eingerichtet nach 1945. Und die haben sich auch versucht, politisch zu artikulieren. Aber damals ist die Frauenbewegung ja nicht recht zum Zuge gekommen. Sie haben ja nicht viel bewirken können damals. Und dann gab es eben den neuen, radikaleren Ansatz der 70er Jahre. Und an dem habe ich mich dann eben wieder stärker beteiligt. Warum konnte die Frauenbewegung direkt nach dem Krieg eigentlich nichts bewirken? War das der Aufbau? War das? Erstens mal, dass die Massen fehlten. Die hatten andere Interessen. Das war ja in allen Bewegungen so. Die Frauen selber waren auch irgendwie, ich meine, 12 Jahre, das erleben wir jetzt bei der DDR noch intensiver, aber auch damals schon, das Gedankengut der 12 Jahre ist auch bei Frauen eingesickert. Also sie hatten auch da irgendwie doch die Vorstellung, dass die Frau vor allen Dingen mal für die Wärme des Lebens, für die Familie da sei. Das hatte sich irgendwie doch auch da breit gemacht. Und dann waren die Frauen auch zu wenig. Es gab die Frieda Wüsthoff, ich weiß nicht, ob Sie den Namen noch kennen, eigentlich eine Physikerin, die sich sehr heftig gegen die Atombewaffnung ausgesprochen hat und mit sehr wissenschaftlichen Argumenten das getan hatte. Die wurden auch unterdrückt. Die hat zum Beispiel ihre Aufrufe und ihre Vorträge fast nicht halten können. Da hat auch die Militärregierung sogar eine Rolle gespielt. Auch die Militärregierung hat ja vieles unterdrückt, was sich hier hätte entwickeln können. Und die Frau Wüsthoff ist gestorben, ohne dass sie eigentlich die sehr wichtigen Beiträge leisten konnte. Sie sprachen eben von ihrer Schwester. Welche Rolle spielte die Schwester? Anscheinend auch eine sehr große Rolle für ihr persönliches Leben, ne? Die Schwester ist ein paar Jahre jünger und wir sind aus dem gleichen Stall. Das macht sich doch immer sehr bemerkbar. Wir haben also die gleichen politischen Vorstellungen und die gleichen Ziele gehabt. Auch sie hat Jura studiert, auch sie hat in Heidelberg studiert. Auch sie wurde von der Universität relegiert, weil sie sich da auf die linke Seite geschlagen hatte. Und sie hat dann nach dem Kriege, sie hat ihren Mann in Stalingrad verloren, hatte 2 Kinder. Und wir sind beide zeitweilig zusammen hier in Frankfurt gewesen. Sie hat dann ihre Kinder hierher gebracht, weil sie dann die Leiterin des Landesjugendamtes hier in Hessen wurde. Und unsere Kinder sind zusammen in die Schule da an der Bergstraße gegangen, ins Internat. Also insofern war da eine enorme Familienverbindung und gegenseitige Hilfe auch notwendig. Nicht? Sie brauchte Hilfe für ihre 2 Kinder. Meine Eltern sind dann auch dahin gezogen und haben sich der Kinder angenommen. Und politisch sind wir uns immer sehr nahe gewesen. Haben Sie eigentlich eine sehr starke internationale Vernetzung, dass überall Freunde sind, Freunde, die Sie auch stützen konnten, gerade wenn Sie so alleine waren mit Ihren Gedanken nach dem Krieg? Nein, das kann ich eigentlich nicht sagen. Wir hatten ja eine Gruppe in Heidelberg, mit der ich auch sehr eng verbunden war, in der sehr viele Juden waren. Ich habe zum Beispiel keine Deportationen von Juden erlebt, weil alle unsere Freunde der Oberschicht angehörten und alle emigrieren konnten. Aber die emigrierten in alle Himmelsrichtungen. Einige nach Israel, mit denen bin ich heute noch verbunden, andere nach Amerika, andere nach Australien und was weiß ich. Eine der engeren Freundinnen ging nach Ceylon, erst über England nach Ceylon, mit der bin ich verbunden geblieben. Aber während des Kriegs brach das ja alles ab. Da sind ja also diese Beziehungen gar nicht mehr gewesen. Mein Mann war eng befreundet mit einem Neffen von Gustav Landauer. Das war eigentlich schon sein engster Freund, der ging nach China. Also da waren überall keine Verbindungen mehr da. Nach Amerika habe ich dann Bindungen später bekommen, dadurch, dass ich relativ früh mit einer Expertenkommission nach Amerika geschickt wurde, um nun Strafvollzug zu lernen dort. Das waren Dinge, die Franz Liszt für Deutschland entwickelt hatte, die haben wir dann von Amerika zurückbekommen. Und da habe ich Freundschaften gehabt. Und heute noch eine sehr enge Freundschaft mit einer Schriftstellerin, relativ bekannten Schriftstellerin, Kay Boyle, mit der ich auch politisch sehr verbunden war, die ja zur Widerstandsbewegung gegen den Vietnamkrieg sehr aktiv gehört hat und so weiter. Aber eigentlich haben wir doch unsere Beziehung im Wesentlichen. Natürlich gab es in London Emigranten, die wir kannten. Die Schwiegereltern meiner Tochter waren Emigranten in London und so weiter. Aber es war nicht sehr intensiv, sondern intensiv war es eigentlich mehr im familiären Bereich und dann im Bereich der Mitarbeiter, die ich dann bekam, die auch politisch sich auf mein Boot setzten. Sie sind auch irgendwann zur Friedensbewegung gekommen. Das war eigentlich die logische Fortsetzung Ihrer Erziehung, ne? Ja, das würde ich sagen. Ja, ich gehöre da zum Komitee der Grundrechte, was jetzt auch in Jugoslawien sehr tätig ist, zur Humanistischen Union, zu der ich durch Fritz Bauer gekommen bin. Und dann eben natürlich zur ökologischen Bewegung, zur Friedensbewegung. Ich gehöre zu dem Verein, der da gegen Biblis zurzeit klagt. Und war in der Friedensbewegung, habe damals vor den Raketen mitgesessen in Mutlangen, bin aber auch meine Strafe eingeheimst dort. Was denn für eine Strafe? Ja, das war auf Strafvorbehalt wurde das. Es war eine Strafe wegen Nötigung, die ja an sich eine ernsthafte Strafe ist. Und ich habe die zwar auch zunächst etwas massiver, ich weiß nicht mehr was, es war eine Geldstrafe, eine höhere Geldstrafe. Im zweiten Verfahren ist das dann etwas reduziert worden. Es war dann ein Strafvorbehalt. Das heißt, wenn ich wieder blockiert hätte, dann hätte ich die Strafe zahlen müssen. Und so musste ich nur eine Buße bezahlen. Aber das ist doch ganz schön riskant für die Leiterin eines Frauengefängnisses. Damals war ich es nicht mehr. Das ist alles in der Zeit nach meiner Zeit passiert. Ich hätte es wahrscheinlich während der Zeit der Arbeit nicht getan. Das hätte ich nicht gemacht. Genauso wie ich damals auch nicht mich etwa beteiligt hätte an der Diskussion über Abtreibung, ob man selber abgetrieben hätte. Das finde ich, hätte man der Arbeit nicht zumuten können, dass man sich da als Straffälligen irgendwie, das hätte das Bewusstsein, glaube ich, der Gefangenen verwirrt. Auch wenn es eine reine Formal und ich mit dem besten Gewissen von der Welt das, was ich eben da durch Nötigung erreicht hatte, getan habe. Ich habe nicht eine Minute lang ein schlechtes Gewissen gehabt wegen dieser Strafbarkeit. Aber den Gefangenen hätte ich das schwer vermitteln können. Das hätte sie verwirrt und das hätte ich nicht getan. Wann haben Sie denn mit der Gefängnisarbeit aufgehört? 1975. Ich habe das neue Gesetz, was es ja dann gegeben hat, an dem ich mitgearbeitet habe, nicht mehr erlebt, nicht mehr selbst praktizieren können. 1975 habe ich aufgehört und dann eben eine ganze Masse andere Sachen. Welches neue Gesetz meinen Sie? Das Strafvollzugsgesetz. Das ist ein Gesetz, das ist ja das erste Strafvollzugsgesetz in Deutschland über dieses Thema, das eigentlich ein relativ liberales Gesetz werden sollte, aber leider sehr stark bürokratisch dann verändert worden ist von innen her. Und auch die Wünsche, die wir damals hatten, als wir die Vorbereitungen dafür trafen, nicht voll erfüllt hat. Aber das ist gehört in die Geschichte, die wir nun seit Mitte der 70er Jahre erleben, ein ständiger Rückschritt in Bezug auf konservativere Grundhaltungen in unserer Gesellschaft. Ja, was wollten Sie mit dem Gesetz erreichen? Was sollte sich am Gefängnisalter verbessern? Es sollte sich vor allen Dingen mal die Rechtsstellung der Gefangenen verbessern. Sie bekamen durch dieses Gesetz die Möglichkeit zu klagen gegen den Strafvollzug, also ihre Rechte wirklich einzuklagen. Und es sollte die Behandlung liberalisiert werden. Es war ein Gesetz, was ausgelegt war auf Resozialisierung, das heißt, der Strafvollzug musste die Sorge dafür treffen, die Vorbereitung dafür treffen, dass innerhalb dieses Systems Menschen resozialisiert werden könnten. Und vor allen Dingen, und darauf hat sich dann schließlich unsere Arbeit, da wir ja auch ziemlich pessimistisch in Bezug auf die Möglichkeiten des Strafvollzuges wurden, mehr reduziert hat, es sollte durch Strafvollzug, durch die Freiheitsstrafe, die wir aus dem Recht noch nicht entfernen konnten und können, es sollte kein Schaden zugefügt werden. Denn an sich richtet das Gefängnis Schaden an, darüber ist gar kein Zweifel. Und Sie waren in der Kommission mit drin? Ich war in der Kommission, ja. Ist es Ihnen eigentlich sehr schwer gefallen, aus dem Gefängnis herauszugehen, pensionierend zu werden? Eigentümlicherweise nicht. Ich hatte eine Weile geglaubt, da ich ja von den Nazis quasi verfolgt worden bin, das heißt Berufsverbot hatte, könnte ich möglicherweise noch 3 Jahre länger arbeiten. Es gab ja diese gesetzliche Regelung. Das wurde mir mitgeteilt, dass ich das nicht könnte. Und ich muss sagen, ich habe aufgeatmet, als es dann kam. Ich hatte dann das Gefühl, nun ist es auch genug. Ein jahrelanger 12-Stunden-Tag, 10, 12, manchmal 14-Stunden-Tag, das ist dann doch ziemlich viel gewesen. Und ich hatte den Eindruck, ich will nicht völlig verbraucht aus dieser Arbeit herausgehen. Nein, ich habe es nicht entbehrt, allerdings kamen dann auch gleich eine ganze Menge anderer Ansprüche, sodass es eigentlich nicht ein Loch wurde, in das ich fiel, sondern es war da in dem Loch einiges drin. Und das hatte zum Teil noch mit dem Gefängnis zu tun und zum Teil hat es mit anderen Wünschen zu tun, die ich ja auch noch im Leben gehabt habe. Also das war die Friedensbewegung zum Beispiel? Das war zum Beispiel die Friedensbewegung. Es war zum Beispiel die Honorarprofessur, die ja doch auch 3 Jahre lang dazu führte, dass ich an der Universität ein bisschen was, nicht sehr viel, gemacht habe. Es war ein Auftrag vom Europarat, eine Untersuchung zu machen, die war sehr arbeitsaufwendig, über die Kriminalität der Frauen in Europa, in Deutschland und der Schweiz. Leider ist die nicht veröffentlicht worden, weil 2 der Teilnehmerinnen ausschieden während, es waren 4 Personen, ein Italiener, eine Engländerin, eine Norwegerin. Die Engländerin starb, die Norwegerin kriegte Krebs und so schied also eigentlich die Veröffentlichung dann aus, kam nicht dazu. Aber das hat mich sehr viel Arbeit gekostet, aber auch sehr viel Erfahrungen mir gebracht. Und dann habe ich ja 3 Jahre lang, kurz nach meinem Ausscheiden, die wissenschaftliche Begleitung der Anlaufstelle für strafentlassene Frauen hier in Frankfurt gemacht. Also es war eigentlich Arbeit in Massen vorhanden. Ja, das sollten Sie erzählen, was das für eine Anlaufstelle ist. Ich denke, die ist auch ganz wichtig, auch aus dem Alltag herausgeboren, aus der Praxis herausgeboren. Ja. Die bemüht sich darum, Frauen, die aus der Strafanstalt entlassen werden, durch intensive Betreuung wieder in das Leben einzuwurzeln, ihre Lebenstüchtigkeit zu stärken, aber auch ihr Lebensglück zu vermehren, sodass sie also wirklich mit dem Leben besser fertig werden können. Und wir haben dabei festgestellt, dass diese Art von Begleitung gerade bei Frauen außerordentlich produktiv ist, die Rückfälligkeit beträchtlich vermindert und auch die Fähigkeit und die Möglichkeit, mit dem Leben fertig zu werden, wesentlich erhöhen kann. Es ist eine intensive tägliche Begleitung, die beginnt, und das ist sehr wichtig, in einer Zeit 6 Monate vor der Entlassung, sodass da im Entlassungszeitpunkt eine enge Beziehung bereits entstanden ist, auf die sich diese Frauen dann verlassen können. Und daraufhin akzeptieren sie die Hilfen, die ihnen dann später angeboten werden. Und die beziehen sich auf alles, was der Mensch dann braucht. Wohnung, Arbeit, Begleitung, Sorge für die Kinder, Entschuldung, alles das, was sich da drin abspielen muss. Also im Grunde genau das Gleiche, was Sie im Gefängnis gemacht haben. Genau. Da haben Sie auch gesagt, immer eine Person stand zur Verfügung, war die Bezugsperson, sodass die Gefangene wusste, an wen sie sich zu wenden hat. Und jetzt nur das Gleiche verlängert draußen. Und wir glauben, und das möchte ich noch hinzufügen, ich glaube, dass das eine Methode sein könnte, um die Strafe noch erheblich mehr die Freiheitsstrafe erheblich mehr einzuschränken. Wirklich auf diejenigen, die in der Gesellschaft eine gewisse Gefahr darstellen, das sind Frauen relativ sehr selten, und dass man damit eigentlich viel mehr erreichen kann in Bezug auf das, was die Frauen dann hinterher weiter in ihrem Leben erreichen können, und dass das abgesehen von allem anderen auch sehr viel kostengeringer ist. Wir haben mal ausgerechnet, dass es ungefähr 1/5 kostet, auf diese Weise sehr intensiv und sehr hilfreich zu sein während der Strafvollzug, 5-mal mehr kostet und sehr viel weniger hilfreich sein kann. Und die Rückfallquote wird wahrscheinlich enorm sein. Die Rückfallquote ist enorm gesunken. Bei unserer Untersuchung waren es, glaube ich, 5% Rückfälligkeit. Ich habe mal in der Gefangenenanstalt selber eine Untersuchung gemacht. Da waren es bei Frauen 45% rückfällig gewesen und bei den Jugendlichen sogar 60%. Also da auch die Rückfälligkeit sinkt. Aber wir nehmen ja nicht nur die Rückfälligkeit als wichtig an. Wir finden ja auch, dass mit dem Leben noch mal etwas auszurichten schon ein Ziel sein kann. Frau Professor Einzler, haben Sie denn eigentlich noch immer Kontakt zu diesen Frauen? Ja, da gibt es eine ziemlich große, halb sich immer mal wieder öffnende und halb geschlossene Gruppe, die sich noch an mich wenden, mit denen ich eine zum Teil recht fast freundschaftliche Beziehung habe. Sie müssen bedenken, dass ja die meisten dieser Frauen alt geworden sind, wie ich selbst. Und dass gerade in diesem Kreis von Personen ja die Einsamkeit eine sehr große Rolle spielt. Sie haben ja meistens keine Familien, haben wenig Kontakte nach außen, haben auch Angst, Menschen kennenzulernen, die von ihrer Geschichte nichts wissen, die dabei dann Vorurteile entwickeln könnten. Und insofern ist also da noch ein recht reger Austausch, teils von mir ausgehend, aber meistens von der anderen Seite herkommend. Und die kommen auch, um von Ihnen in besonderen Situationen Hilfe zu erhalten? Ja, das, was wir also heute als Krisenintervention bezeichnen, was aber hier eben mehr auf freundschaftlicher Ebene sich abspielt. Ja, wenn irgendwelche Schwierigkeiten in Ihrem Leben eintreten, die manchmal sogar auch ein bisschen nach krimineller Natur waren, dann sind Sie auch gekommen und haben Eingeständnisse gemacht und wir haben versucht, wie man da wieder herauskommen kann. Wir haben eben davon geredet, wie stark Ihr Engagement in der Friedensbewegung ist, wie stark Ihr Engagement überhaupt bei allen politischen Sachen ist. Gehen Sie heute eigentlich noch immer zu solchen Diskussionen und zu solchen Demonstrationen oder betrachten Sie es eher von ferne aus Ihrer Wohnung hier im Westend heraus? Wenn sich Dinge in Frankfurt abspielen, dann versuche ich noch so weit wie irgend möglich teilzunehmen. Auch bei Demonstrationen, auch bei Diskussionen. Wenn sie natürlich im weiteren Umfeld, etwa in Bonn oder Berlin, sich abspielen, das habe ich mir nicht mehr angetan in den letzten Jahren. Das habe ich früher gemacht, da bin ich auch hingefahren, aber das würde ich heute nicht mehr tun. Man wird doch etwas müder oder etwas langsamer oder etwas auch schwerfälliger. Ich hatte früher ein Auto, heute habe ich keins mehr und muss also mit der Eisenbahn fahren. Wenn mich jemand mitnimmt, bin ich eher noch bereit, was mitzumachen. Wenn ich dann mit der Bahn fahren muss, und dann tue ich es meistens nicht mehr. Leben ist also beschwerlicher geworden. Das Leben ist beschwerlicher geworden, ja, nicht viel. Und es hat auch andere Möglichkeiten, dadurch, dass man ja auch mehr Zeit hat. Aber es ist beschwerlicher geworden, ja, mühsamer. Sind Sie eigentlich schon als ganz junge Frau auch auf Demonstrationen gegangen? Oder war das erst nach dem Krieg? Meine erste Demonstration hatte ich als 14-jähriges Mädchen. Da demonstrierte ich gegen den Bürgermeister unseres Ortes mit Notstandsarbeitern. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und dann habe ich das fortgesetzt später. Was haben Ihre Eltern dazu gesagt? Naja, mein Vater war ja ein leidenschaftlicher Demokrat und hat gesagt, wenn meine Kinder finden, dass sie das tun müssen, dann sollen sie das ruhig tun. Es gab keine Strafe? Nein, es gab keine. Und die Freundinnen, haben die eine Strafe bekommen? Ja, ich hatte eine Freundin verführt und die hat Strafe, weiß ich nicht, aber zumindest eine Schelte bekommen. Also Ihre Eltern waren da ganz offen? Und mein Elternhaus war sehr offen. Das heißt, mein Vater hat eben im Ersten Weltkrieg sehr viel gelernt. Er war eigentlich konservativ, kirchentreu, kaisertreu, als er hineinging in diesen Krieg. Und er kam als überzeugter Demokrat und Republikaner zurück und hat sich dann auch entsprechend engagiert. Ich sehe hier Bilder von Ihrem Enkel stehen. Der dürfte jetzt 10 Jahre sein, schätze ich. Ja, ist er. Gerade geworden. Ist der Enkel Ihnen wichtig? Der ist fast zentral wichtig, würde ich sagen jetzt. Ich habe mich sehr gefreut. Zunächst hatte meine Tochter etwas Sorge, mir zu gestehen, dass sie einen Sohn erwarte. Und dachte, ich würde noch wie früher daran hängen, dass mein Mädchen großziehen müsste. Habe inzwischen durch die Frauenbewegung gelernt, dass es jetzt darauf ankommt, Männer Jungen zu erziehen. Und deshalb habe ich mich auch aus theoretischen Gründen damit sehr gerne abgefunden. Aber es kommt hinzu, dass er auch ein reizender Kerl ist. Das sollten Sie erklären. Warum ist das heute wichtiger, Männer Jungen zu erziehen? Naja, wir scheitern ja in der Frauenbewegung, die ja eine ganze Masse doch erreicht hat im Vergleich zu meiner Jugend etwa, daran, dass die Männer nicht bereit sind, den Teil der Arbeit für die Zukunft zu übernehmen, den sie noch voll den Frauen überlassen, eben die Familienarbeit, die Beziehungsarbeit. Und solange das nicht sich ändert, können die Frauen, glaube ich, ihre Kräfte nicht dafür freimachen, nun wirklich für das Gemeinwesen zu arbeiten. Und das müssen sie ja, um die Welt zu verändern, auch in Bezug auf mehr Humanität. Und ich glaube, dass Frauen da einiges einzubringen hätten. Und diese Idee müssen die Männer aufnehmen. Und ich denke, die Älteren, die schaffen das nicht mehr. Aber bei den Jungen kann man es vielleicht anlegen. Wie machen Sie das mit Ihrem Enkel? Halten Sie ihm Vorträge? Nein, ich halte ihm keine Vorträge, aber ich erkundige mich. Er hat eine sehr gute Beziehung zu seinen Mitschülerinnen, die er jetzt in der Klasse hat. Wir hatten das ja alles immer nicht. und behandelt sie auch völlig als gleichwertig, macht da keinen Unterschied. Und das wird natürlich in ihm unterstützt. Nein, es geht schon von der Ebene aus, auf der er verstehen kann. Es werden keine Vorträge gehalten. Damit sind wir wieder ganz in der jetzigen Zeit, mit dem Enkel natürlich auch. Was beunruhigt Sie an der heutigen Zeit, an der politischen Entwicklung, an dem, wie sich unsere Welt darstellt? Ich würde sagen, eigentlich alles. Angefangen von den ökologischen Problemen, wo ich mich wirklich frage, wie sollen diese Kinder noch 50 Jahre mit der Luft leben, die wir von Jahr zu Jahr verschlechtern? Wie sollen sie ohne die Ressourcen des Waldes leben, den wir hier zu vernichten trachten? Also diese Ökologie, Weltökologie beunruhigt mich außerordentlich, auch gerade für die nächsten Generationen. Hinzu kommt natürlich auch das Elend der dritten Welt. Es kommen die Bürgerkriege, die jetzt im Osten sich auftun. Die Frage, was wird aus den Menschen, die von ihren Bereichen, in denen sie existieren, weg müssen. Die große Wanderungsbewegung wird uns überfluten, unabhängig von Diskussionen über Asylrecht und alles Mögliche. Sie werden hierher kommen, wir werden damit fertig werden müssen und wir werden offensichtlich damit vorläufig nicht fertig. Wir erleben den Hass auf den Straßen, wir erleben die Angriffe auf Asylanten, sowohl individuell wie auch auf Asylantenheime. Wir erleben eine erstaunliche Brutalisierung. Wir hatten geglaubt, das 1945 überwunden zu haben und andere Möglichkeiten der Auseinandersetzung entwickeln zu können und stellen fest, dass sich genau Ähnliches wieder abspielt und können nur hoffen, dass die große Masse derer, die nun doch heute sich zur Demokratie auch innerlich bekennt, dass die das hier in Deutschland schafft. Jetzt haben Sie so viel gekämpft in Ihrem Leben, so viel getan, so viel in Bewegung gebracht. Und dann klingt das ja fast wie eine bittere Bilanz. Im Augenblick würde ich das auch so sehen. Ich kann mich immer nur wieder hoffend an die größere Zahl der Beteiligten wenden, also innerlich hoffen, dass das, was 1945 ja doch mal in dieses Volk eingedrungen ist, was dann völlig verwischt worden ist von dem Kampf um den materiellen Wiederaufbau, dass davon doch noch etwas jetzt sich hervorgeht. Und das hat sich ja in den letzten Monaten auch gezeigt, dass auf den Straßen eben auch gegen Ausländerhass und gegen Neonazismus und Neonationalismus demonstriert wird. Das ist die einzige Hoffnung, die ich zurzeit habe. Ob die in den anderen Ländern, wenn ich mir vorstelle, wie nahe wir immer der amerikanischen Entwicklung gewesen sind, ob sich da auch wiederum, wie etwa im Vietnamkrieg, eine solche Bewegung etablieren könnte, weiß ich nicht. Ich kann nur darauf hoffen. Mehr als Hoffnung sehe ich im Augenblick nicht. Die pessimistische Seite ist ziemlich entwickelt. Helga Einsele im Gespräch mit der Journalistin Ulrike Holler. Sie hörten eine Sendung aus dem Jahr 1992 aus der Redaktion Frauenfunk. Redakteurin Gisela Prackert. Helga Einsele starb vor 20 Jahren am 13. Februar 2005 in Frankfurt. Wir wollten an sie erinnern. Das war unser Archivschatz heute. Mein Name ist Christiane Kreiner und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.